5. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Merendo 07. Ein Winterabend von Peter Rosecca. Lasst sie klopfen, die Gespenster, an das Fenster. Seht, es ist so winzig klein, mag kein böser Geist herein. Schon um 4 Uhr ist es in der Stube dunkel, und die hohen Schneemassen um die Hütte lassen nicht einmal das Abendglühen durch die Fenster. Alle Welt ist nun abgeschlossen von des Alplers daheim, nur das Tosen des Wintersturmes, welches an den hohen Tannen draußen rüttelt, weht noch lockeren Schnee durch die Fensterfugen. Aber halt, Winter, das ist ein verbotener Pass, der wird sorglich verstopft mit Werg und Moos. Der Bauer bringt von der Küche eine Fackel und steckt sie in den eisernen Spannhaken. Die Drescher haben bereits die Tenne geschlossen, sie treten langsam in die Stube, setzen sich der Reihe nach auf die Bank, stopfen ein Pfeifchen und plaudern und lachen dabei. Auch der Ochsenknecht ist fertig, nur hätte er noch einige Strohhalme vom Jeperl zu schütteln, doch es verschlägt nichts. Die Kuhmagd hat nur noch die Milch zu besorgen, dann kommt auch sie und der Holzriegel wird vor die Haustür geschoben. Und nun entfaltet sich in der Hütte jene Welt, welche in jedem daheim schlummert, die Welt der Häuslichkeit und Zufriedenheit. Das Nachtmahl ist verzehrt und nichts davon übrig geblieben als eine Schüssel voll Erdäpfel heute. Auch Hund und Katze sind gesättigt und die Schwarzwälderuhr aufgezogen. Im Ofen wird die Glut angeschürt und ein neuer Leuchtspan in das Eisen gesteckt. Um denselben haben die Knechte ihre Bänke zurechtgerückt. Der Bauer sitzt noch am Tisch und blättert in der Heiligenlegende oder in einem anderen, wohl eingeräucherten Hausschatz. Dabei lässt er sich von kleinen Buben etwa die Schuhe auflösen. Die Bäuerin näht an einem winzig kleinen Hemdchen und das übrige Weibervolk sitzt auf der Ofenbank und spinnt. Die Männer beginnen ihre Holzmesser zu schärfen und der Großknecht bringt von der Küche geräucherte Kienscheiter herein, über welche die Knechte also gleich herfallen, um sie in dünne Leuchtspäne zu verklieben. Es beginnt die Spanvesper. Die langen Abende der Winterzeit werden dazu verwendet, um den Spanvorrat für das ganze Jahr zu liefern, und der Spanvorrat muss ein sehr bedeutender sein, denn er ist die einzige Leuchte in den düsteren Nächten jener Berge. Nicht doch! Wöchentlich einmal flackert auf dem Tisch eine Kerze, am Sonnabend zum Rosenkranz. Diese Spanvesper ist nun die lustigste Arbeit, die man sich denken kann. Man scherzt und lacht und neckt sich gegenseitig, und wenn einer den Span, der noch zu dick ist, nicht geschickt spaltet und daraus einen abgebrochenen Spell macht, so lachen alle und sagen, »Ei, der hat dahin den Schwanz rupft!« Diese missratenen Spalten kommen auf den Herd, während die echten und rechten in Büschel zusammengebunden und auf den Dachboden getragen werden. Am Spanhaken sitzt der Halter und leuchtet. Es ist der brennende Span natürlich, einer vom vorigen Jahre, und es hängt an ihm manche Bedeutung. Brennt er rauchend oder macht er gar kleine pfeifende, zischende Flämmchen seitwärts und abwärts, so ist eine heimliche Liebschaft im Hause. Und wenn sich die Kohle zwieselt, spaltet, so kommt gar jemand in der Nacht. Und da muss man im Interesse der Mägde den Zwiesel geschwind ansalzen, dass dieser jemand das rechte Fenster trifft und der Bauer nicht wach wird. Der Halter muss die Kohle des Spanes fleißig räuspern, aber mit den bloßen Fingern. Der Bauer hält was darauf. Er sagt, wer am Korn glüht in Köhler, Kohle ansgreifen trat, der trat im Acker Glück ansgreifen. Glurt in der Hand bringt Segen ins Land. Meint der Oberländer damit etwa, wie man's anfasst, so gelingt's? Oder der Mensch ist seines Glückes Schmied? Sind nun alle Hände bei ihrem Geschäft, so machen sie's schon allein fort, und der Gedanke kann inzwischen herumlungern, wo er will. »Geh, der Zähler Geschicht Hansel«, wird einer der Knechte gebeten, der aber tut sehr bescheiden und sagt, »Ich war's keiner.« »Seh's gestunken, der Logen, ich war's es wohl, dass du nicht warst. Geh, Hansel, mach an Gescheiden und erzähl die Sevi von Rauberhauptmann.« Diese hat er wohl schon 10-mal erzählt, und die anderen wissen sie bereits besser als der Hansel selber. Aber weil sie es denn wollen, so räuspert er sich und beginnt möglichst hochdeutsch, werde Herrn reden, die Geschichte vom Räuberhauptmann. Ist einmal ein Bauer gewesen, und der Bauer ist rechtschaffen arm gewesen. Da hat er einmal einen Hut voll Taler heimgebracht, und darauf ist er gar so traurig geworden. Da hat ihn die Bäuerin einmal gefragt, »Mann, warum bist du so traurig?« Er ist aber still gewesen und hat ihr's nicht gesagt. Gut. Da hat der Bauer einen Sohn bekommen. Und der Sohn ist gar ein gescheites Bübel gewesen. Und wie er größer geworden ist, da ist der Bauer noch immer traurig gewesen. Da ist der Bub her und hat den Vater gefragt, »Vater, warum seid ihr alleweil so traurig?« Hat ihm darauf der Vater geantwortet, »Sei still, du kannst mir doch nicht helfen.« Der Bub hat aber nicht nachgegeben und hat alle Tag gefragt, »Vater, warum seid ihr alleweil so traurig?« Da hat endlich der Vater gesagt, »Mein Kind, mir ist nicht mehr zu helfen. Ich habe mein Seel dem Teufel verschrieben.« »Ach, Vater, das wird doch nicht sein. Und warum habt ihr denn das getan?« hat der Bub gefragt. »Damit er mir einen Hut voll Taler gebe«, hat der Bauer darauf gesagt. Der Bub hat den Kopf geschüttelt und hat nichts dazu gesagt. Jetzt war's gut. Der Bub ist zum Pfarrer gegangen und hat ihm alles erzählt. Der Pfarrer hat gesagt, »Das geht mich nichts an und ich kann nicht helfen. Herr Pfarrer, so gebt mir einen Rat. Mein Sohn, du musst zum Dechant gehen, vielleicht hilft dir der.« Gut, der Bub geht zum Dechant und erzählt ihm die Geschichte von seinem Vater. Der Dechant sagt, »Das geht mich nichts an und ich kann dir nicht helfen. Herr Dechant, so gebt mir einen Rat. Mein Sohn, du musst zum Bischof gehen, vielleicht hilft dir der.« Gut, der Bub ist zum Bischof gegangen und hat ihm alles erzählt. Der Bischof aber hat gesagt, »Das geht mich nichts an, ich kann nicht helfen.« »Herr Bischof, so gebt mir einen Rat.« »Mein Sohn, dein Vater wird verloren sein. Aber vielleicht gibt es noch ein Mittel. Geh in den blauen Wald, dort lebt ein Einsiedler, der ist sehr fromm. So fromm ist er, dass ihm der Engel alle Tag die Speis vom Himmel bringt. Mag sein, dass dir der noch helfen kann.« Jetzt war's gut. Der Bub geht zum Einsiedler und erzählt ihm die Geschichte von seinem Vater. Der Einsiedler war ein gar heiliger Mann und hat gesagt, »Heb dich weg, was geht mich dein Vater an? Ich will mit Sündern nichts zu tun haben.« »Herr Einsiedler, so gebt mir einen Rat.« »Mein Sohn, in diesem Wald lebt ein großer Räuberhauptmann. Der ist mit allen Teufeln bekannt und sie müssen ihm dienen. Vielleicht kriegt der den Schuldschein deines Vaters Seele wieder zurück.« Gut, der Bub geht zum Räuberhauptmann und dieser ist der Bruder vom Einsiedler gewesen. Der Räuberhauptmann fragt gleich, »Was willst du da, kleiner Knirps?« Darauf hat ihm der Bub alles erzählt und der Räuberhauptmann hat gesagt, »Gut, werden sehen, was sich machen lässt.« Darauf hat er einen lauten Pfiff getan und auf diesen Pfiff ist ein Schockteufel dahergekommen. »Ihr Teufel«, hat der Räuberhauptmann gefragt, »der Bub da sucht die Seele seines Vaters. Hat sie einer von euch verschrieben?« »Nein«, haben alle geantwortet und sind wieder fort. Der Räuberhauptmann ruft noch einmal und es kommt noch ein Schockteufel. »Ihr Teufel, der Bub da sucht die Seele seines Vaters. Hat sie einer von euch verschrieben?« »Nein«, und darauf sind sie wieder fort. Der Räuberhauptmann ruft zum dritten Mal und es kommt wieder ein Schockteufel. »Ihr Teufel, der Bub da sucht die Seele seines Vaters. Hat sie einer von euch verschrieben?« »Nein«, haben auch diese geantwortet, bis auf einen. Der hat nicht geantwortet. »Warum antwortest du nicht, Belzbartel?« hat diesen der Räuberhauptmann gefragt. »Weil ich die Seele verschrieben habe, Herr Hauptmann«, hat der Belzbartel darauf gesagt. Jetzt war's gut. Der Räuberhauptmann hat den Teufel gezwungen und der hat den Seelenschuldschein wieder zurückgeben müssen. Aber das hat er sich ausgenommen, dass der Bub mit ihm in die Hölle gehen und das Papier selber holen muss. Gut, der Bub geht mit in die Hölle. Da sind alle zwei durch finstere Löcher gegangen und sind in die Höllenküche gekommen. Da hat der Bub allerhand schreckliche Marterwerkzeuge gesehen, hat auch eine glühende Fleischbank gesehen und 12 glühende Haken dabei. Da hat der Bauernbub gefragt, »Für wen gehört das?« »Das gehört für den Räuberhauptmann, wenn die Zeit aus ist«, hat der Teufel geantwortet. Gut, die zwei sind weitergegangen und da hat der Bub auch einen großen Kessel mit siedendem Pech gesehen. »Für wen gehört das?«, hat er gefragt. »Das gehört für den frommen Einsiedler, wenn die Zeit aus ist«, hat der Teufel geantwortet. Gut, und so sind sie weitergegangen und der Bub hat die Gnade Gottes gehabt, sonst wäre er umgefallen vor Angst und Schrecken in der Hölle. Aber endlich hat er die Unterschrift von seinem Vater gesehen und der Teufel hat sie ihm nicht geben wollen. Aber wegen des strengen Hauptmanns hat er sie ihm doch gegeben. Und so ist der Bauernbub wieder zum Räuberhauptmann zurückgekommen und hat sich bedankt von wegen des Beistands. »Nun, und was hast du gesehen in der Hölle?« hat ihn der Räuberhauptmann gefragt. »Oh, gar viele schreckliche Sachen. So nenne mir was, Bub.« »Einen glühenden Kessel mit siedendem Pech für den frommen Einsiedler.« »Gut. Und was hast du noch gesehen?« »Eine glühende Fleischbank mit 12 glühenden Haken.« »Für wen, Bub?« Ja, hat der Bub zitternd geantwortet. Der Teufel hat gesagt, das sei für den Räuberhauptmann. Gut, wie der Räuberhauptmann das hörte, hat er eine große Truhe aufgemacht und da waren lauter scharfe Messer drinnen. Darauf hat er gesagt, Bub, jetzt musst du mir auch einen Gefallen tun. Oh, das will ich von Herzen gern tun, Herr Hauptmann. So hör einmal, mit jedem von diesen Messern, da habe ich einen Mord begangen. Und mit jedem dieser Messer musst du mir nun ein Stück Fleisch aus meinem Körper schneiden. Aber das Herz spare bis zuletzt, und erst wenn du mich sonst ganz zerstückelt hast, dann schneide mir auch das Herz mitten auseinander. Auf diese Worte hat der arme Bub gesagt, das kann ich nicht tun. Aber du musst, ich hab dir deinen Vater erlösen helfen, jetzt hilf du mich erlösen. Gut. Da hat der Bub doch die Messer genommen und hat den Räuberhauptmann in Stücke zerschnitten. Und wie er zuletzt das Herz durchschneidet, da ist aus demselben eine weiße Taube gegen den Himmel geflogen. Jetzt war's gut. Da ist am nämlichen Tag beim frommen Einsiedler der Engel mit der Speis ausgeblieben. Und da fragt ihn der Einsiedler am nächsten Tag, »Du Engel, warum bist du gestern nicht gekommen mit der Speis?« »Lieber Einsiedler«, hat der Engel darauf geantwortet, »gestern ist im Himmel so viel zu tun gewesen, und ich hab nicht Zeit gehabt. Weißt, es ist gestern dein Bruder, der Räuberhauptmann, in den Himmel eingezogen, und da haben wir alle beisammen sein müssen.« »Was, der Räuber? Und alle beisammen?« hat der fromme Einsiedler geschrien. »Wie viele Engel müssen erst sein, wenn ich in den Himmel fahre?« »Bei dir richte ich es allein, mein lieber Einsiedler«, hat der Engel geantwortet. Wie der Einsiedler dieses Wort gehört hat, da ist er zornig geworden und hat geschrien, »Ehe ich mit einem Engel in den Himmel fahre, eher will ich mit 99.000 Teufeln in die Hölle fahren.« Da hat sich unter dem heiligen Mann der Boden aufgetan, und es sind gekommen die 99.000 Teufel und haben den Einsiedler hinabgestürzt in die Hölle und gerade hinein in den glühenden Kessel mit siedendem Pech. Jetzt war's gut. Der Bauernbub ist mit der Unterschrift glücklich heimgekommen und so ist sein Vater erlöst gewesen. Ich bin fort darauf und weiß nicht, wie es noch weiter gewesen ist. »Das ist aber eine schöne Geschichte gewesen«, versetzten die Zuhörer dankend, nachdem der Hansl geendet hat. »Aber jetzt noch eine, Hansl, eine lustige, die Sevi von Stangelputzer.« Der Hansl schafft bei seinem Pfeifchen etwas, zündet es an und wie alles dabei in Ordnung ist, erzählt er noch die Geschichte vom Stangelputzer. Da ist einmal ein Bauer gewesen. Der war sehr arm und hatte nichts als eine Hütte und drei Söhne. Die Hütte war schon morsch und wollte einfallen, dafür waren die Söhne hoch und kräftig aufgewachsen. Aber keiner von den dreien hat es verstanden, wie man wirtschaftet, und so hat sie der Vater in die Fremde geschickt, damit sie was lernen sollten. Gut, 3 Jahre sind die drei Söhne ausgewesen, dann sind sie wieder mitsammen heimgekommen. Aber der Jüngere ist nicht zu Fuß gekommen, der ist geritten auf einem hohen Ross. Die älteren zwei hat der Vater gleich gefragt, was sie gelernt. Nun, der eine war Schuster, der andere Weber. Gut, war recht. Wie aber der Alte den stolzen Reiter gesehen, da hat er sein Hütlein unter die Achsel genommen. Der muss ein gar großer Herr geworden sein. Aber der Vater hat sich die weißen Haare gekratzt und hat nicht recht fragen mögen. Er hat sich ja nicht »du« zu sagen getraut. Endlich wagt er aber doch die Rede. »Nichts für ungut, dass ich frag, aber was ist er denn geworden?« »Stangelputzer«, hat der Reiter zur Antwort gegeben und dabei seinen Schnurrbart gestrichen. »Stangelputzer? Jetzt hat der Alte erst noch so viel gewusst wie früher. Was ist das, ein Stangelputzer? Etwas Hohes muss es schon sein, gar kein Zweifel. Und sonst braucht er derweil auch nichts zu wissen. Jetzt war's gut. Das Bäuerlein ist in großen Freuden herumgelaufen und hat sie jedem erzählt, dass sein jüngster Sohn hoch zu Ross gekommen und ein Stangelputzer geworden ist. Begegnet ihm einmal der Verwalter aus dem Schloss, hat's ihm der Alte sogleich gesagt, von wegen dem feinen Reiter und, weil ein Verwalter gar ein hochstudierter Mann ist und alles weiß, so hat ihn das Bäuerlein auch gefragt, was denn das ist, ein Stangelputzer, so sein jüngster Sohn geworden. Darauf hat der Verwalter nur gesagt, »Alter, das wirst du schon noch sehen. Sag aber deinem Herrn Sohn, er soll zu mir kommen.« Gut, der Alte lauft sogleich nach Haus und sagt es dem Herrn Sohn. Richtig, der geht schön langsam zum Verwalter. Dieser schaut ihn finster an und sagt, »Ich weiß, wer du bist und soll dich eigentlich einsperren lassen. Möchte aber doch wissen, ob du deine Sach gut gelernt hast. Willst du mir eine Probe ablegen? Wenn nicht, so lasse ich dich sogleich in das Gefängnis führen. Gut, will schon eine Probe ablegen, sagt der Stangelputzer darauf, und der Verwalter hat ihm aufgetragen: Hörst, wenn du dein Handwerk gut gelernt hast, so stiehlst du mir heute Nacht mein Reitpferd aus dem Stall. Gut, Herr Verwalter, das wird geschehen, antwortet der Stangelputzer und geht heim. Du bekommst aber mein Ross schon lange nicht, denkt sich der Verwalter und lässt für die Nacht 6 Wächter zum Pferd stellen, 2 beim Schweif, 2 an der Stalltür und 2 vor derselben, und trägt diesen auf, sie sollten wohl Acht geben, dass ihnen der Schimmel nicht wegkäme. Gut, da hat's in derselben Nacht ein greuliches Regenwetter angefangen, dass es im Freien kaum auszuhalten war. Die 2 Wächter vor der Stalltür haben sich gut in die Mäntel gehüllt, und weil sie bis Mitternacht niemanden wahrgenommen, haben sie sich schon in den warmen Stall begeben wollen. Da hören sie auf einmal kläglich seufzen, und es hinkt ein gar armes, mühseliges Männlein daher und bittet, dass man ihm doch erlaube, unter das Bretterdach über der Tür zu gehen. Es sei ihm so schlecht, und er könnte es nimmer aushalten bei diesem bösen Wetter. Warum sollen wir das dem armen Teufel versagen, dachten sich die Wächter und haben es dem Männlein erlaubt, dass er unters Dach gehe. Gut. Darüber ist das Männlein so froh und vergnügt und kann die Leute nicht genug loben, dass sie gar so gut, aber es sei ihm wohl noch ein wenig kalt und er habe das Fieber. Wenn er das Fieber hat, meinten die 2, so müssen wir ihn schon gar in den Stall hineintun und dann mag er sich auf dem trockenen Stroh niederlegen. Richtig, sie lassen das Männlein hinein und das ist so dankbar dafür, dass es den Branntwein, den es just bei sich hat, brüderlich mit den 6 Wächtern teilt. Natürlich, die lassen sich die warmen Tropfen in der kalten Nacht schmecken. Und dann legen sie sich auch ein wenig nieder aufs Stroh. Kommt ja so kein Dieb in solchem Unwetter. Aber schau, sie schlafen allesamt bald ein, denn der Branntwein ist ein Schlaftrunk gewesen. Und das arme, mühselige Männlein, der Pferdedieb, der Stangelputzer. Wie der sieht, dass sie alle schlafen, ist er nicht mehr alt und mühselig. Husch, hat er das schöne Reitpferd beim Zügel, jetzt sitzt er schon drauf und sprengt lustig davon. Gut, das war sehr geschickt angestellt. Und den andern Tag ist der kecke Besen gleich auf dem gestohlenen Pferd zum Verwalter geritten und hat diesen gefragt, ob er keinen Schimmel kaufe. Da hat nun der Verwalter selber lachen müssen und hat gesagt, »Stangelputzer, das hast du fein gemacht. Ich sehe, du hast was gelernt und man darf dich nicht frei herumgehen lassen. Ich werfe dich ins Gefängnis, außer du bringst mir ein 2. Kunststück zu wegen. Also, wenn du in der nächsten Nacht meiner Frau den Brautring vom Finger bekommst, so magst du frei sein.« »Gut, Herr Verwalter, wird geschehen«, antwortet der Stangelputzer und geht heim. »Und wenn du noch so fein bist, Spitzbub, das gelingt dir nicht. Ich stehe gut dafür«, denkt sich der Verwalter, verschließt am Abend das Schlafzimmer, richtet sich noch ein paar Pistolen ans Bett und legt sich zu seiner Frau. »War gut, aber er liegt nicht lang«, sieht er schon einen Kopf am Fenster, wie der guckt und in die Schlafkammer späht. »Aha, ist schon da der Range«, sagt der Verwalter still und schießt zum Fenster hinaus, dass der draußen gleich sprachlos hinabstürzt. Gut, jetzt war der Stangelputzer hin. »Aber du sollst ihn doch wegtragen gehen«, meint die Frau. »Wenn morgen die Leute vorbeigehen und sie sehen den Toten liegen, so ist das eine dumme Rederei, wir hätten wen umgebracht und so. Du weißt ja.« »Hast recht, Alte«, sagt der Verwalter und geht hinaus, aber gleich kommt er wieder in das Zimmer zurück und bemerkt der Frau, es wäre doch gut, sie gäbe ihm den Ring. Er halte sich mit dem Fortschaffen der Leiche doch eine Zeit auf und derweil, man könne nicht wissen, solche Leute haben allerhand Gehilfen. Richtig, das ist auch ganz vernünftig. Die Frau sieht es ein und gibt ihrem Manne den Brautring. Aber schau, kaum ist der fort gewesen, geht er schon wieder herein und schreit, »Du Alte, jetzt denk dir, hab ich den Kerl doch nicht erwischt. Liegt dir ein halb verbranntes Strohmandel vor dem Fenster und eine Stange dabei, aber vom Schelm keine Spur. Ich wette, der kommt noch einmal. Es ist besser, du gibst für diese Nacht den Ring mir, dass wir sicher sind.« »Was? Den Ring?« schreit die Frau. »Hab ihn dir ja schon gegeben.« »Mir?« »Ja, dir. Bist nicht vor 2 Minuten da gewesen darum.« »Ich?« »Ja, du. Das ist nicht wahr.« Und so haben sie eine ganze Stunde gestritten. Und der Stangelputzer, er hat sich ja den Ring selber geholt, als der Verwalter draußen war, der ist jetzt schon lang daheim im Bett gewesen. Gut, den andern Tag, da geht er richtig wieder in das Schloss, fragt nach der Frau Verwalterin und macht ihr einen goldenen Ring zum Geschenk. bist schon ein verfluchter Kerl, du«, poltert ihn der Verwalter an. »Am Ende stiehlst du mir noch das Bett unter dem Leib, ohne dass ich's merk. Aber dass du just alles kannst, ist auch erlogen. Ich geb dir noch eines auf. Und kannst du das, dann bist du mein Leibbursche. Und meine Tochter geb ich dir auch noch«, denkt sich der Stangelputzer, was der Tausend das für eine Aufgabe werden wird. Und der Verwalter sagt: »Stangelputzer, in der nächsten Nacht bringst du mir in einem Sack den Pfarrer und den Schulmeister ins Zimmer.« Der Stangelputzer sagt nichts dazu und denkt ein wenig nach. Auf einmal schreit er: »Schon recht, Herr Verwalter, werd sie schon bringen«, und geht heim. Nein, jetzt hat er sich wohl zu viel vorgenommen, Geldhansel, das kannst du nicht. Aber der Stangelputzer: »Nu, lasst mich nur auserzählen.« Der Stangelputzer hat am selben Tag gar viel zu tun gehabt. Da hat er zuallererst den Sack für die zwei machen müssen und hat 10 Ellen Leinwand dazu gebraucht. Der Pfarrer hat halt ein hübsches Bäuchlein gehabt. Dann ist er in den Wald gegangen und hat Schnecken gesucht. Hernach hat er auf die Schneckenhäuser Kerzlein befestigt, hat sie so in der Nacht auf den Friedhof getragen und angezündet. Er selber hat sich einen weißen Bart angebunden, ein weißes Tuch umgehangen, und so ist er hingegangen auf den Kirchplatz und hat geschrien mit einer tiefen, feierlichen Stimme: »Auf, auf, ihr Frommen, der jüngste Tag ist gekommen. Wer der Erste will sein in den Himmel hinein, der lasse zurück allen Pack und komm in den göttlichen Sack.« Zuerst schaut der Schulmeister zum Fenster heraus. »Was ist denn das für ein Teufelslärm da unten?« will er schreien. Da verfällt ihm die Red. Er sieht auf dem nahen Friedhof die vielen Lichtlein wandeln. »Ja, ja, die Toten stehen auf.« Und er eilt nur noch zum Pfarrer: »Hochwürden, auf, auf, der jüngste Tag ist gekommen. Die Toten sind schon alle wach und der Petrus wartet auch schon auf uns da unten.« Mein Gott, Hochwürden haben noch einen kleinen Weindusel gehabt und die Hose nicht geschwind gefunden. Aber wozu? Der liebe Gott schaut nicht auf das Äußere. So sind die zwei herabgewankt über die Stiege, hinum, herum, bis ihnen der Petrus zum Glück entgegenkommt und den weiten Sack der Gebenedeiten offen dahält. Gut. Und wie sie darin gewesen, der Herr Pfarrer und der Schulmeister, bindet der Stangelputzer fleißig zu und beginnt nun zu schleppen und zu zerren, dass ihm schon der bitterste Schweiß über die Stirne rinnt. Der Weg gegen das Schloss ist nicht gut und voll Lachen gewesen, und so oft die beiden Herren im Sack das Nasse gespürt haben, sind sie beinahe kritisch geworden, und der Schulmeister hat fürchterlich über die Menge Regenwolken geflucht, die da zu passieren. Nun richtig. Endlich ist der Stangelputzer mit seiner Last doch zum Schloss gekommen, und wie er den Sack über die Stiege hinaufzieht und die zwei Köpfe an den Stufen knattern, da ruft der Schulmeister vor Zorn schon alle Teufel an zu einer solch halsbrecherischen Himmelsfahrt, aber der Stangelputzer tröstet: »Nur Geduld, meine lieben Auserwählten, das ist schon die Himmelsstiege, wir sind gleich daheim.« Und so hat er den Sack in den Saal hineingestellt, hat den beiden gesagt, sie möchten sich nur noch ein bisschen ruhig verhalten, der Herrgott sei unten mit dem Gericht noch nicht ganz fertig und käme erst zum Frühstück, und ist abgefahren. Schau, und den Morgen darauf, wie der Verwalter durch den Saal geht, sieht er den Sack. Da fällt ihm der Stangelputzer ein. Geschwind öffnet er und, meiner Six, alle zwei sind sie da, der Pfarrer und der Schulmeister. Ich bin dann fort und hab's nimmer gehört, was die beiden Herren gesagt haben und ob sie gut nach Hause gekommen. Der Stangelputzer aber hat seinen Sack wieder zerschnitten und sich eine gar prächtige Bettblachen daraus gemacht. Nächtens feiert er seine Hochzeit mit der Verwalterstochter, und sein Alter, der legt alleweil den Finger an die Nase und sagt zu sich: »Aha, jetzt kann ich's mir schon denken, was das ist, ein Stangelputzer.« Ich möchte nur, dass ich all die Geschichten und Schwänke wüsste, die bei der Spanvesper erzählt werden. Ich wollte euch unterhalten eine lange Zeit, und ihr müsstet lachen und schaudern zugleich, wenn ich euch vom Wünschhütel, vom Nattergrandel, vom Fünf-Gulden-Beutel, von der Habergeis und so weiter berichtete. Ja, von der Habergeis, die in den Mondnächten den Haber schwarz macht und dem Wanderer auf die Achsel sitzt und ihm den Tod ins Ohr bläst. Und wisst ihr, wie der ohne Weigel, das ist eine arme Seel, herumstromert auf der ganzen Welt und allerlei schreckliche Sachen treibt? Zwischen 11 und 12 eilt er gerne über Wald und Feld als Lichtlein, und dem Baumersepp ist er gar einmal als Schimmel auf die Schultern gesessen, so dass ihn der Arme eine ganze Stunde hat tragen müssen, bis er zu einem Kreuzweg gekommen, wo das Gespenst zurückblieb. Der Sepp war in Todesangst, und er ist seit derselben Nacht nicht mehr recht gesund geworden. Wie war es denn mit dem Haberleitner? Der hatte vor wenigen Jahren noch einen großen Bauernhof und viele Reichtümer. Man sagt, in seinem Hause sei Geld versteckt gewesen, weil man auf dem Dachboden und in den Holzwänden oft Ächzen gehört hat. Da hat man einmal spät am Abend eine weiße Gestalt über den Hof schweben gesehen, und bald darauf bemerkte der Bauer am Fenster einen Schein. Das war kein Gespenst. Der Stall brannte, und am Morgen darauf war der schöne, große Haberleitnerhof ein Schutthaufen. Ja, es war im Hause halt von irgendeinem schon verstorbenen Geld versteckt, und das zündet. Die Mädchen auf der Ofenbank rücken bei solchem Erzählen näher zusammen, und der kleine Bub hält sich zitternd an den Hemdärmel des Vaters und weint beinahe, denn er hat sich bei all den schrecklichen Geschichten das Höschen nass gemacht. Fragt ihr nun den Bauer, warum er es zugibt, dass man seinen Kindern die Furcht vor Gespenstern so in die Seele legt, so weiß er darauf gut Bescheid. »Das versteht's es nicht«, sagt er. »Jetzt war's freilich leicht rot, aber wann meine Burm einmal größer wären, so will ich's nicht, dass sie sich vor nix fürchten und dass es bei der Nacht in der ganzen Nachbarschaft umerstrawonzen. Derowegen sorgt mir einer von ohne Weigel vor, dass es schön daheim in einem Bett bleiben.« Also, als Wächter der Sittlichkeit wird die Gespensterfurcht aufgestellt. Nun, das lohnt sich allerdings eines nassen Höschens. Aber der Mann soll aus Erfahrung wissen, dass es eben die Furcht vor Gespenstern sein mag, welche den Jüngling von seinem einsamen Lager aufscheucht, um sich eine traute Genossin zu suchen. Auch davon wird bei der Spanvesper erzählt, doch in solcher Form, dass es der kleine Bub nicht versteht und der Alte nicht merkt. Ist nun auf diese Art genug geschaudert und gelacht, so kommt der Gesang an die Reihe. In jedem Hause ist jemand, der singt. Zwar wird das zuerst gerne aus Bescheidenheit von einem auf das andere geschoben und »Ich kann nicht, mir ist der Stimmstock schon umgefallen«, ist der gewöhnliche Vorwand, aber zum Singen kommt es trotzdem. Sehr gerne gehört ist das Lied vom falschen Rittersmann. Es war einmal ein Rittersmann, der ritt wohl in ein schönes Land, er ritt über grünende Auen, da tät er ein Fräulein schauen. Er nahm es wohl in seinen Schoß und schwang sie auf sein hohes Ross. Sie ritten so schnell und so balde, wohl in einen finsteren Walde. Sie ritten vor ein Hollerstauden, da schauten heraus zwei Turteltauben. Sie taten so wunderlich girren, »Jungfräuerl, lass dich nicht verführen!« Sie stiegen dann vom hohen Ross und setzten sich ins weiche Moos. »Jungfräulein, tu du mich lausen, mein goldfarbene Haare auskrausen!« Und als sie Haar auseinandertat, da fängt sie gleich zu weinen an. Er schauet ihr unter die Augen, »Jungfräuerl, was tut dich bedauern? Bedauert dich dein stolzer Mut? Bedauert dich dein Vaters Gut? Bedauert dich dein Treu und dein Ehre? Jungfräulein, bekommst nimmer mehre. Ich bedaure nicht den stolzen Mut, ich bedaure nicht mein Vaters Gut, ich bedaure dieselbige Tannen, wo 11 Jungfrauen drauf hangen. Jungfrau, liebs Jungfräulein, das darf dir gar nicht seltsam sein. Die 12, die musst du heut werden, im Wald dahier musst du heut sterben. O Ritter, liebster Ritter mein, 3 Schrei erlaube mir zu schreien. 3 Schrei, die erlaube ich dir gerne, ist niemand im Wald, der dich höret. Den 1. Schrei, ja den sie schreit, den schreit sie ihrer Mutter zu. Mutter, komm eilends und balde, sonst muss ich jetzt sterben im Walde. Den 2. Schrei, ja den sie schreit, den schreit sie ihrem Vater zu. O Vater, geh eilends gekommen, sonst wird mir mein Leben genommen. Den 3. Schrei, ja den sie schreit, den schreit sie ihrem Bruder zu. Bruder, komm eilends zu wenden, sonst muss sich mein Leben jetzt enden. Ihr Bruder war ein Jägersmann, der alle Tierlein schießen kann. Sein Schwesterlein hörte er schreien, sein Hündelein hieße er schweigen. Er kam und spannte seinen Hahn und schoss den schönen Ritter zusammen. Hast wollen mein Schwesterlein hangen, jetzt hast du den Lohn schon empfangen. Dann nahm er sie bei ihrer Hand und führte sie ins Vaterland. Jetzt, Schwester, tu hausen und bauen, kein Ritter darfst du nicht mehr trauen. Großes Interesse erweckt stets auch das Lied vom erschossenen Soldaten. Zu Pressburg, stell ich's mein Unglück ja wohl an. Da wollt ich desentern zu einem andern Herrn, sollt aber nicht lang wehren. Um 1 Uhr bei der Nacht haben's mich gefangen eingebracht. Sie stellen mich vors Haus. O weh, mit mir ist's aus, was wird werden daraus? Meine Brüder alle drei sind auch wohl alle drei dabei, sie schießen her auf mich, das Blut, das spritzt auf sie, und das war meine Bitt, wann ich erschossen bin, legt's mich auf Rosen und Marien, das Grab von Marmorstein, das Kreuz von Elfenbein, so schlaf ich ruhig darein. Geht's, hört's mal auf mit engere Traurin Xanka, greint die Bäuerin, singt's amal a gescheit's, lustig sein, musst Engel selber gfreuen. Sofort schnurren die Räder frischer und in einer gar heiteren Weise erklingt das Lied vom Lustigsein. Seid's fleißig, seid's fleißig, dort singen und hupfen, so kann eng der Teufel kor Haal ausrupfen. Vergesst's nur aufs Beten und Orbaten nir, des mächt enker Herz jo so gut und so freidi, in Leib a so rühri, so stark und so schneidi, uns essen und trinken, des schmeckt oft schon wir. Und will unser Herrgott eng immer einmal jucken, so müsst schön geduldi eng birgen und eng ducken. A nor, wer sie über ein Übel beklagt, wer's Schlimme nit kennt, kann a's Gute nit gniessen. Wann ka Nacht nit war, müsst a da gorn verdressen, des hat schon mein Vater, mein Andel schon gesagt. Und kimmt's oft zan Urlaub nehm, lusti müsst rasen, der heilige Peter tut a no gern gespaßen und singt no und tanzt, dass Gott Engel sich freuen. Drum tanzt er na lusti, wui auf i zan Himmel, gleich machen a kreuzlustis Gschall und Getümmel, oft lost er mit Freuden bei der Himmelstür ein. Ob er sich der an zopferten traurigen Loppen, mit Henker der Nosen in Himmel zu toppen, den locht er wui owe ins Loch, des is gewiss, und schleicht er man euder Bettbruder in Nähen, langweilig mit Auwatzen, Sindeln und Pfnechen, den schmeißt er wohl gleich alle Sterne ins Gfries. So klingen ernste und lustige Weisen aus dem tiefen Herzen heraus und bis in die tiefe Nacht hinein, und dabei schnalzen die Späne und schnurren die Spindeln. Und wenn's nun gar an den Spanvespersegen kommt, so klappt selbst der Bauer seinen Hausschatz zu und stimmt mit ein. Lasst sie klopfen, die Gespenster, an das Fenster. Draußen herrscht die böse Zeit, drinnen die Gemütlichkeit. Draußen liegt die schwarze Nacht, drinnen wird der Span gemacht, damit Licht im Hause sei und der Segen auch dabei. Lasst sie klopfen, die Gespenster, an das Fenster. Seht, es ist so winzig klein, mag kein böser Geist herein. Ende von Ein Winterabend.